bist ganz oben und du hast es geschafft. Doch da kommt einer vorbei, der schlägt dir alles entzwei. Nein, das kannst du nicht fassen, wie kommst du da bloß raus? Doch mal halblang, mein Freund, das Spiel ist lang noch nicht aus. So ist nun mal das Leben. Mal heißt nehmen, mal geben. Wenn du nichts Böses denkst, du dir was Übles einfängst, so ist nun mal das Leben. Doch machst, du schaffst es, wenn du ganz feste glaubst, dann klappt es. Doch machst, du schaffst es, nimm den Kopf aus der Hand, benutze den Verstand. Frag mich nicht nach dem Grund, warum die Welt dich nicht liebt. Warum sollte sie denn, wie ich sie denn so kenn? Scheint, das ist nun mal so, die Welt ist nicht immer fein. Und manchmal ist drin, auch mal ein Loser zu sein. So ist nun mal das Leben. Mal heißt nehmen, mal geben. Wenn du nichts Böses denkst, du dir was Übles einfängst. So ist nun mal das Leben. Doch machst, du schaffst es, wenn du ganz feste glaubst, dann klappt es. Doch machst, du schaffst es, nimm den Kopf aus der Hand, benutze den Verstand. Lässt du dich nicht hängen, kannst du immer was tun. Was hast du zu verlieren, kannst du das nicht kapieren? Dass du mit nichts erscheinst und mit nichts gehen wirst. Wenn du mal was verbockst, damit nicht alles verlierst. So ist nun mal das Leben. Mal heißt nehmen, mal geben. Wenn du nichts Böses denkst, du dir was Übles einfängst. So ist nun mal das Leben. Doch machst, du schaffst es, wenn du ganz feste glaubst, dann klappt es. Doch machst, du schaffst es, nimm den Kopf aus der Hand, benutze den Verstand.